und wartest dennoch den Schutz. Weil für dich im Auge das eine ich hielt, dem im Zwange des anderen schmerzlichen Zweit rein.